Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Das klingt so ein bisschen wie ein Scherz, ja, wenn ich jetzt euch sage, dass eine Gruppe von Tech-Milliardären sich Sorgen macht über unsere Zukunft und um künstliche Intelligenz. Die haben Angst, dass unsere Zukunft von kalten, omnipotenten Robotern dominiert werden könnte, diese Tech-Milliardäre. Die kommen aus den USA. Da ist unter anderem der Chef von Tesla dabei. Das sind die, die diese Elektroautos bauen, ne? Der heißt Elon Musk. Dann ist noch eine Investorenlegende dabei, Sam Altman. Der hat zum Beispiel in Airbnb und in Dropbox investiert. Und dann noch Peter Thiel. Der hat gemeinsam mit dem Musk zusammen PayPal gegründet. Und er war auch einer der ersten, die in Facebook investiert haben. Diese drei, ja, der Elon, der Sam und der Peter, die machen sich jetzt also Sorgen. Die haben ernsthaft bitte Bedenken, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz uns, der Menschheit, langfristig schaden könnte. So, und um jetzt herauszufinden, ob das so ist und wie gefährlich denn die künstliche Intelligenz ist, haben die drei ein Forschungszentrum eröffnet. Das nennt sich OpenAI, also AI im Englischen, ne, für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. $1 Milliarde steht für OpenAI bereit. Martina Schulte hat sich's angeschaut. Martina, ich muss sagen, das klingt erstmal ein bisschen schräg alles, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Gizmodo meint, der bekannte Killer-Roboter-Phobiker Elon Musk tue sich mit anderen Tech-Milliardären zusammen, um uns alle vor der drohenden Robokalypse zu bewahren. Und wie? Sie wollen selber elaborierte künstliche Intelligenzsysteme bauen. Ihr wisst schon, schreibt Gizmodo, also genau die Technologien, die überhaupt erstmal zur Robokalypse führen. Also allein das ist ja schon mal... So viel zur Angst vor künstlicher Intelligenz. Genau, das hört sich ja auch wirklich, wirklich schräg an, aber es macht Sinn, wenn du weißt, dass auf diesem Feld Artificial Intelligence oder wie wir sagen künstliche Intelligenz, also auf diesem KI-Feld, sind schon sehr viele potente Player unterwegs, vor allen Dingen Facebook, Google. Und zu diesen beiden wäre, wie Wired schreibt, jetzt dieses Projekt von Musk und Co. eine direkte Konkurrenz, wobei eben dieses Open Artificial Intelligence Projekt von Musk und Co., wie der Name schon andeutet, als Non-Profit-Organisation an den Start geht und eben auch als Open-Source-Projekt. Also das heißt, jeder kann sehen, was die da genau machen und kann da auch mitmachen. Und warum ist denen das wichtig? Non-Profit und Open-Source, warum wollen die das unbedingt? In einem Statement von OpenAI heißt es dazu, es sei derzeit kaum vorherzusehen, inwieweit künstliche Intelligenz der Gesellschaft nutzen oder schaden könne, wenn es vor allen Dingen falsch gebaut oder genutzt würde. Also Musk, der ist ja dafür bekannt, dass er sehr, sehr skeptisch ist, was so eine wirtschaftliche Ausrichtung von künstlicher Intelligenzforschung angeht. Er hat bereits in einem Interview letztes Jahr gesagt, er halte künstliche Intelligenz, Zitat, für gefährlicher als Atomwaffen. Und das ist eine Meinung, die er zum Beispiel auch mit Stephen Hawking teilt. Der sagt auch, eine elaborierte künstliche Intelligenz kann nicht nur die Finanzmärkte austricksen oder menschliche Führer manipulieren, sondern auch Waffen entwickeln, die wir nicht mehr verstehen können. Und deswegen haben Dutzende Forscher auch dieses Jahr so einen offenen Brief verfasst, in dem heißt es, künstliche Intelligenz müsse unbedingt wohlwollend gegenüber den Menschen sein. Und vor allen Dingen, damit halt eben Forschungsergebnisse nicht missbraucht werden, um beispielsweise jetzt solche autonomen Waffensysteme zu bauen. Und genau da setzt eben dieses Projekt OpenAI an. Der Investor Sam Altman, der da bei Musk auch mit dabei ist, der sagt halt, Open Source sei die beste Absicherung der Menschheit gegen zum Beispiel ein solches Szenario, gegen eine einzelne abgeschottete künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Mark Zuckerberg gehört, der hat natürlich dann erstmal das Ziel, Profit zu machen. Klar. Und vielleicht nicht unbedingt das Ziel, das zu tun, was jetzt gut ist für die Menschheit. Und Altman sagt halt, da die meisten Menschen gut seien, könne eine Non-Profit-Open-Source-Sache halt möglichen falschen, schlechten Entwicklungen auf diesem Feld am besten entgegentreten. Klingt ambitioniert. Klingt auch ehrlich gesagt ganz nett vom Ansatz her, finde ich irgendwie verständlich. Haben die denn auch schon gesagt, was sie jetzt ganz konkret in ihrem Open Artificial Intelligence Project machen wollen? Sie haben schon angefangen, Facebook und Google erstmal die besten Entwickler abzujagen auf diesem Feld. Denn es geht natürlich auch darum, konkret Maschinen zu bauen, die wie Menschen denken. Darum geht es ja bei der ganzen künstlichen Intelligenzforschung. Und OpenAI wird Systeme bauen, die auf dem sogenannten Deep Learning basieren. Deep Learning funktioniert über künstliche neuronale Netze. Das heißt, es sind Netze, die sich grob an der Arbeitsweise des Gehirns orientieren und die genau wie ein Gehirn aus der Erfahrung lernen können. Mhm. Das ist ja also Beauty of Artificial Intelligence. Und mit Hilfe solcher Systeme können halt künstliche Intelligenzen oder können eigentlich jetzt schon Bilder erkennen, gesprochene Sprache erkennen oder von einer Sprache in die andere übersetzen oder halt auch so ansatzweise mit Menschen kommunizieren. Das ist zwar jetzt alles noch in den Kinderschuhen, aber wir wissen ja zum Beispiel, Skype ist mittlerweile in der Lage, Gespräche in Echtzeit zu übersetzen. Oder denk mal an Facebooks virtuellen Assistenten, steckt zwar noch in den Kinderschuhen, der soll ja mal so eine Art Butler-Funktion für uns alle übernehmen, noch braucht er die Live-Unterstützung von Facebook-Mitarbeitern, aber irgendwann wird er autonom sein. Allerdings ist natürlich im Moment noch völlig unklar, wann genau das sein wird, denn die Fortschritte im Deep Learning, es geht zwar, wie gesagt, rasant voran, aber die Forscher schätzen, dass wir frühestens 2035, vielleicht sogar auch erst 2100 soweit sind, dass wir wirklich über so eine künstliche Intelligenz, wie sie hier beschrieben wird, sprechen können. Auf jeden Fall ist ein neues Projekt am Start von 3 Tech-Milliardären aus den USA gegründet. Das heißt Open Artificial Intelligence und die wollen es anders machen als andere, nämlich Non-Profit und vor allem Open Source. Infos dazu gab es von Martina. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?